Radio Bremen 2, Forum der Wissenschaft. Es passiert nicht über der Erde. Es passiert nicht unter der Erde. Nicht im Labor, nicht in einer Fabrik. Es spielt sich eher in Gedanken ab, im Kopf. Die Sache ist die, es gibt nichts zu sehen, es sei denn, der Computer macht es sichtbar. Und es gibt auch nichts zu hören, es sei denn, man verstärkt es. Hörst du es? Nein. Ich mache es lauter. Jetzt? Nein. Ein kleiner Flügelschlag eines Schmetterlings genügt. Chaos. Die neue Ordnung. Eine akustische Collage von Karl-Heinz Knuth. In der alten Ordnung herrschte der Dämon. So nannte der Mathematiker Simon de Laplace seine Figur, die alles wusste. Denn jedes Ereignis lässt sich auf eine Ursache in der Vergangenheit zurückführen. Und jede Ursache hat eine genau bestimmte Wirkung in der Zukunft. Denn nach der klassischen Mechanik Newtons musste man nur die genauen Positionen und Geschwindigkeiten aller Materieteilchen des Universums kennen, um jegliche kommende Entwicklung prophezeien zu können. Wenn das, dann das. Würde man also den Jetzt-Zustand eines Systems kennen, sowie die Einflüsse, denen es unterworfen ist, dann ließe sich die Zukunft vorhersagen. Es existiert eine mechanische Ordnung des Universums bis in das kleinste Teil des Atoms. Das hatten nicht nur Aristoteles, Galilei, Kepler und Descartes erkannt. Seit Beginn des Universums ist alles festgelegt, denn die Welt funktioniert wie ein Uhrwerk. Das ist eigentlich eine sehr alte Sichtweise. Man hat halt mit dem Laplace-Dämon, das ist ja eine Figur, die halt schon seit Anfang des, Ende des 18. Jahrhunderts schon aufgetreten ist, gewissermaßen. Man hat halt gedacht, dass die Welt berechenbar sei und unter der Voraussetzung, dass man den Anfangszustand beliebig genau kennt. Professor Dr. Manfred Euler, Hannover. Das würde bedeuten? Die Freiheit ist ja eigentlich durch die newtonsche Physik aus der Welt wegdiskutiert oder wegverleugnet worden. Das newtonsche System war ja deswegen eine solche Verlockung, weil es den Menschen eine unglaubliche Sicherheit gab. Wenn alles berechenbar ist, dann kann sozusagen nichts Schlimmes passieren. Professor Dr. Friedrich Kramer, Max-Planck-Institut, Göttingen. Über ein Jahrhundert lang waren die Ansichten von Laplace bestimmend. Wissenschaft versuchte, damals wie heute, zu verstehen. Das ist der Versuch, in das, was wir beobachten, in die Welt, die sehr komplex, sehr zufällig manchmal abläuft, Ordnung hineinzutragen, Gesetze hineinzusehen, Naturgesetze zu entdecken und dann die Gesetze, die wir entdecken und sehen, dazu zu verwenden, Prognosen zu machen, Vorhersagen zu machen über, wie entwickelt sich ein Phänomen, das wir in der Natur beobachten. Das ist sozusagen die klassische Naturwissenschaft. Professor Dr. Heinz-Otto Peitgen, Universität Bremen. Wenn etwas nicht in den Griff zu bekommen war, dann klammerte man es aus. Das ist richtig, nicht? Also früher hat man in den Wissenschaften, in den strengen Naturwissenschaften sehr deutlich unterschieden zwischen den Phänomenen, die scheinbar vom Zufall geregelt waren, und denen, die sozusagen ganz streng prognostizierbar, ordentlich, deterministisch waren. Zwei Welten. Eine bestimmbare und eine unbestimmbare. Eine, in der Ordnung herrscht, und eine chaotische. Vor langer, langer Zeit, Da waren diese Welten durch einen Spiegel getrennt. Erzählt eine chinesische Sage. Die Menschenwelt vor dem Spiegel und die Welt der anderen hinter dem Spiegel. Zu der damaligen Zeit, da waren die Menschen und die Spiegelwesen ohne Ähnlichkeit untereinander. Sie sahen nicht aus wie Zwillinge. Sie konnten sogar durch den Spiegel hin und her gehen, von der einen in die andere Welt. Tagsüber. Doch dann, eines Nachts, geschah es. Die Spiegelwesen hielten sich nicht an diese Bedingungen und brachen ohne Warnung in unsere Welt ein. Ein Wirrwarr entstand, ein Chaos, alles kam durcheinander. Die Ordnung drohte zerstört zu werden, denn die Spiegelwesen waren das Chaos selbst. In ihrer Not baten die Menschenwesen den gelben Kaiser, der über magische Kräfte verfügte, um Hilfe. Der Kaiser zwang die Spiegelwesen, die Handlungen und das Aussehen der Menschen zu übernehmen. Jedes Mal, wenn ein Mensch jetzt in den Spiegel sah, sollte ein Chaot den Menschen widerspiegeln. Und so geschah es. Aber, so warnt die Legende aus dem alten China, der Zauber des gelben Kaisers wird nicht ewig halten. Allmählich wird sich der Zauber auflösen. Und eines Tages, wenn wir in den Spiegel sehen, zuerst werden wir gar nichts bemerken. Aber das Spiegelbild wird uns allmählich immer weniger spiegeln. Dann werden wir sehen. Unser Spiegelbild macht andere Gesten. Lächelt nicht zurück, hebt nicht den Arm, kämmt sich nicht die Haare. Und dann, plötzlich, sieht es auch anders aus. Und schließlich werden sie wieder einbrechen in unsere Welt. Wann? Wann? Schon seit langem. Denn der erste Mensch, der es bemerkte, der starb schon 1912. Das war der Mathematiker Henri Poincaré. John Briggs und F. David Peach schreiben in ihrem Buch Die Entdeckung des Chaos über ihn. Das tröstliche Bild von der Zuverlässigkeit der Natur ging in Stücke, als Poincaré die unverschämte Frage nach der Stabilität des Sonnensystems stellte. Obwohl Newton die mathematischen Gleichungen formuliert hatte, mit der die Bewegungen des Mondes um die Erde und der Erde um die Sonne beschrieben wurden, und obwohl sich nach seiner Gleichung Mond und Sonnenfinsternis auf Jahre hinaus voraussagen ließen, plötzlich Zweifel. Poincaré hatte eine kleine Schwierigkeit mit den Gleichungen. Für ein System mit zwei Körpern, wie Sonne und Erde oder Erde und Mond, lassen sich die Newtonschen Gleichungen exakt lösen. Aber unter bestimmten Bedingungen stimmten die aufgestellten Gesetze nicht mehr. Was die Chaostheorie gewissermaßen neu in diese klassische Vorgehensweise hineingebracht hat, ist das Verständnis, dass viele von den Gesetzen, die wir schon gut kennen, von denen wir eigentlich gedacht haben, wenn wir sie kennen, ist damit die Arbeit völlig erledigt, dass viele von diesen Gesetzen sich doch sehr komplex verhalten können, wir sagen chaotisch verhalten können. Das war passiert. Die Newtonschen Gleichungen gingen nicht mehr auf, wenn man nicht nur zwei Körper berechnen wollte, sondern drei. Der Lauf der Sterne wird unberechenbar. Ist das Sonnensystem also nicht stabil? Das würde bedeuten, unser Weltbild. Dieses sichere Weltbild ist ins Wanken gekommen und erweist sich, wie Sie das vorhin sagten, als eine isolierte, insuläre Erscheinung, wie Kant sagt, als eine Insel im großen Ozean des Scheins, so sagt Kant. Nun kommt die Chaostheorie und sagt, selbst wenn ich eine solche strenge deterministische Kausalität habe, das heißt ein Naturgesetz habe, dann kann es sein, dass doch in diesem Naturgesetz so etwas schlummert wie Chaos. Und das heißt, dass wenn ich von dem Das, der Voraussetzung, auch nur ein ganz klein bisschen abweiche, dann kommt eben nicht mehr das heraus, was ich dachte, sondern etwas ganz anderes. Nicht? Mit anderen Worten, der strenge Kausalismus ist zwar prinzipiell vorhanden, aber praktisch wertlos, weil nämlich ganz kleine Abweichungen von den Ursachen ganz große Abweichungen in den Folgen haben können. Und das ist eigentlich das, was die Chaostheorie betrifft und hervorgebracht hat. Da niemand den Anfangszustand so genau kennen kann, lässt sich die Zukunft nicht vorausberechnen? Das, was wirklich neu ist, ist, dass es eben ganz einfache Systeme gibt. Praktisch schon die Schulbeispiele, also wie beispielsweise das Pendel, was man antreibt, dass dieses dann schon derart unvorhersagbare Verhaltensweisen zeigt. Das ist eigentlich das Neue und das ist der Aufmerksamkeit der Naturwissenschaftler einfach entgangen. Nun hat die moderne Physik einige dieser newtonschen Begriffssäulen ins Wanken gebracht. Aber das war insofern nicht relevant, als dass so ein paar Atomphysiker interessierte und die Heisenbergsche Unschärferelation, die galt für die Teilchenphysik und was ist schon ein Atomkern oder sogar noch ein Quark oder ein Pi-Myon, das interessiert den Normalbürger nicht und geht ihn in der Tat im Grunde auch nichts an. Die Physik war so abstrakt geworden, dass sie dann keinen Bezug zur Realität mehr hatte, bis dann natürlich die Atombombe kam. Aber auch die ist natürlich in ihren Auswirkungen politisch enorm, aber hat zu dem Alltagsgefühl des Menschen eigentlich darin keine Veränderung hervorgerufen. Und was die Heisenbergsche Unschärferelation für die Mikrophysik ist, die sozusagen uns nicht zugänglich ist, begrifflich nicht zugänglich, oder sagen wir für den Alltagsverstand nicht zugänglich, was also die Heisenbergsche Unschärferelation für die Teilchenphysik ist, das ist die Chaostheorie für die Makrowelt. Nicht nur für die Makrophysik, sondern für die Makrowelt. Das heißt, es kommt in die Makrowelt eine Unschärfe oder eine Unsicherheit, eine Nichtberechenbarkeit. Der Dämon, der alles voraussagen kann, ist tot. Weil nichts eine geradlinige Ordnung hat. Es gibt keine Sicherheit. Das Uhrwerk ist ein falsches Bild von unserer Welt, in der die Verkettung von Ursache und Wirkung nicht mehr unbedingt gegeben sein muss. Vernetzte Systeme zeichnen sich ab, Zusammenhänge, Rückkopplungen. Die Chaosforschung ist der Platz, wo der Holismus und der Reduktionismus aufeinanderstoßen. Reduktionismus ist der Glaube, dass die komplexe Wirklichkeit auf einfache Elemente zurückzuführen ist. Holismus geht von der Ganzheit aus. Nicht die Natur und wir, sondern wir sind die Natur. Nicht die Bäume sterben, sondern wir sterben mit den Bäumen. Also der Alltag ist natürlich durch die Physik in höchstem Maße berührt, allerdings nicht durch die moderne Physik. Der Alltag, der ja von der Technik geprägt ist, weitgehend, also vom Lichtschalter bis zum Zündschlüssel des Autos und so weiter, dieser Alltag ist also, wie gesagt, von der Technik geprägt und die Technik ist ein direktes Kind der newtonschen Physik. Insofern ist also der moderne Alltag von daher geprägt. Wenn die Vase herunterfällt auf den Boden, dann ist sie kaputt. Oder nicht? Wir können natürlich in kurzfristigen Entwicklungen, in kurzzeitigen Aufeinanderfolgen auf den menschlichen Verstand, auf die Logik vertrauen. Sie erweist sich aber eben als ein idealisierter Grenzfall. Wie alle Idealisierungen muss man damit arbeiten und man könnte überhaupt vollkommen einpacken, wenn man nicht wenigstens einige Dinge hätte, auf die man sich verlassen kann. Nur kurzfristig verlässlich und nicht auf lange Sicht. Wenn die Vase herunterfällt, ist sie kaputt. Aber wenn dann noch etwas ganz anderes passiert, irgendwo auf der Welt. Herr Pike hatte zum Beispiel herausgefunden, dass in einem gewissen Zimmer mehr unsichtbare Fäden zusammenliefen als an irgendeinem anderen Ort der Welt. Ein gewisses Zimmer nach einer Erzählung von Kurt Kusenberg. Die gegenseitige Verknüpfung aller irdischen Erscheinungen ist sehr viel größer, als man gemeinhin annimmt. Da sich jedoch das Hin und Her der unzähligen Wechselwirkungen im Geheimen vollzieht, erfährt man wenig darüber. Wollte man übertreiben, so ließe sich sagen, dass schlechthin alles mit allem zusammenhängt. Vielerorts überkreuzen sich die Fäden nur. Aber bisweilen laufen sie in einem Knoten zusammen, der dann von großer Bedeutung ist. Veränderte man nämlich die Lage irgendeines Gegenstandes, der zum Zimmer gehörte, rückte oder hob oder rieb man ihn, so lief durch geisterhafte Fäden ein Strom, der weit, weit entfernt kleine wie große Dinge geschehen ließ. Eine Blumenvase beispielsweise, die künstliche Lilien enthielt, brachte jedes Mal, wenn sie gedreht wurde, den gelben Fluss in China zum Überlaufen und verursachte großen Schaden. Wir sind überzeugt, dass der Pendelschlag der Uhr sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, wenn sie aufgezogen ist, wenn sie nicht kaputt ist, wenn sie richtig eingestellt ist. Bei kleinen Amplituden schwingt das Pendel ganz systematisch, wie man das erwartet. Dreht man die Amplitude in einem gewissen Bereich dann ein bisschen höher, dann fängt das Pendel an, diese Periodenverdopplung zu machen. Und irgendwann schlägt das Pendel dann in eine ganz verrückte irreguläre Schwingung um. Und dieses Pendel folgt halt einem ganz gewissen Szenario aus der Chaostheorie. Viele Systeme stürzen über den Weg der Periodenverdopplung ins Chaos. Zuerst beginnen sie zwischen zwei Zuständen hin und her zu pendeln, dann zwischen vier Zuständen, dann zwischen 16, dann völlig regellos. Die neue Sichtweise ist eigentlich dies, dass halt alles in irgendeinem Gleichgewicht ist. Diese Gleichgewichte, die man in der Natur sieht, sind immer Ungleichgewichte. Das Modelluhrwerk ist veraltet. Die meisten biologischen und physikalischen Systeme sind nicht präzise wie ein Uhrwerk. Keine Rädchen, die ineinander greifen und laufen, ohne Bezug zu dem, was ringsherum geschieht und ohne Chance, anders zu reagieren als vorgegeben, sondern diese Freiheit, diese Offenheit kehrt jetzt wieder, natürlich mit allen Unsicherheiten, die damit zusammenhängen. Vielleicht war es purer Zufall, wie es zu den Zweifeln an dem Weltmodell Uhrwerk kam. Weil der Meteorologe Edward Lorenz zum Beispiel sich seine Arbeit erleichtern wollte. Er hatte sich mit mathematischen Modellen für die Wettervorhersage beschäftigt und seinen Computer mit endlosen Zahlenreihen gefüttert. Aber selbst mit Hilfe des Computers war das eine sehr langwierige Arbeit. Er wollte die Rechenzeit verkürzen und gab darum Zwischenergebnisse eines früheren Ausdruckes noch einmal in das Programm ein. Zunächst lief alles wie erwartet. Aber dann? Plötzlich spuckte der Computer völlig unerwartete Ergebnisse aus, als ob das Modellwetter verrückt spielte. Früher sagte man ja, das Wetter, das spielt uns einen Streich oder so. Heute weiß man, dass, und zwar glaubte man eben, dass die Meteorologie, wenn sie nur genügend Daten erfassen könnte, dann das Wetter eben exakt voraussagen könnte. Jetzt wissen wir, dass das niemals möglich sein wird. Weil der kleinste Fehler, die kleinste Ungenauigkeit. Lorenz waren bei der Eingabe nur Fehler von einigen Zehntausendstellen unterlaufen, Stellen weit hinter dem Komma. Also eine sehr geringe Abweichung. Nicht mehr als ein Flügelschlag des Schmetterlings. Sie kennen ja diese Metapher, die für die Chaostheorie immer wieder benutzt wird, dass sozusagen ein Flügelschlag eines Schmetterlings genügt, sagen wir in Unwetter in China. Frankfurt, ja. Ein Unwetter in Paris herbeizuführen. Ja. Das ist eine richtige Aussage und die soll eben nur sagen, kleinste Änderungen hier können große langfristige Folgen woanders erzeugen, im System Wetter. Wenn man nun bewusst eingreifen würde, bewusst den Schmetterling mit den Flügeln schlagen ließe, mit dem Ziel, eine bestimmte Wirkung zu erreichen. Wir wissen nur, dass im Prinzip so etwas passiert. Wir wissen aber nicht, ob der Schmetterling, den Sie jetzt hier auf dem Tisch haben, die Sache machen wird. Und wir werden das eben auch nie wissen. Los, Schmetterling. Nochmal. Herr Pike hat Gelegenheit, sonntags oder auch unter der Woche, wie beiläufig mit den Gegenständen zu hantieren, die das Zimmer enthielt. Und er hatte ein Verzeichnis angelegt. Uhr aufgezogen, Heuschreckenplage in Siam. Teppich gebürstet, Staatsstreich in Argentinien. Linkes Fenster bewegt, Zunahme der Sonnenflecken. Leider ist es nicht umkehrbar. Ich bin eigentlich sicher nie, denn die Aussagen der Chaos-Theorie sind, dass so etwas eine solche Wirkung haben kann, aber sie sind gleichzeitig auch, dass man nicht sagen kann, welcher Schmetterling die Wirkung haben wird und welcher nicht. Nicht? Also es ist eine Geschichte, die offen bleiben wird, Gott sei Dank. Jetzt! Noch ein Versuch. Das liegt in der Offenheit eben dieser Systeme, dass sie nicht deterministisch sind. Das heißt also, man kann nicht durch, sagen wir mal, gewaltige, um das jetzt mal umzudrehen, man könnte nicht durch gewaltige Energieansammlungen, also sagen wir mal riesige Unwetter und Regenperioden in Europa, rückwärts das so fokussieren, dass man den Schmetterling in China zum Zusammenklappen der Flügel rückwärts bringt. Das ist gerade das Typische solcher chaotischen Systeme, dass sie irreversibel sind, dass sie also nur in eine Richtung führen und nicht wieder zurück. Der Vorgang lässt sich nicht wiederholen. Die Newtonsche Physik erkennt ja nur die Reversibilität und der Zeitbegriff, das ist eigentlich das Wesentliche, der Zeitbegriff in der Newtonschen Physik ist reversibel. Da kann man hin und zurück in gleicher Weise, dann kann man wieder vor und zurück. Und der Vorgang ist immer der gleiche und immer wiederholbar. Wir sehen heute, insbesondere seitdem wir uns mit biologischen und medizinischen Phänomenen befassen, dass die grundsätzlichen Strukturen unserer Welt irreversibel, nicht wiederholbar sind, einmalig. Das menschliche Leben geht eben vom Geburt zum Tod und man kann einen Toten nicht wieder rückwärts zu einem Baby machen. Das sind inhärente Strukturen dieser Welt und die hängen damit zusammen, dass eben Chaos-Ordnungsübergänge irreversibel sind. Wann geht ein geordnetes System in das Chaos über? Seitdem wir von der Chaos-Theorie gelernt haben, dass im Prinzip in deterministischen Gesetzen zufällige Erscheinungen leben können, wissen wir, dass die Grenzen so nicht gezogen werden dürfen, dass die Grenzen zwischen Ordnung und Chaos verschwommen sind, dass da Übergänge sind. Und ein sehr spannendes Thema in der Chaosforschung und der fraktalen Geometrie besteht tatsächlich darin, sozusagen diese Grenzlinie genauer zu erkunden, nicht den Übergang von Ordnung ins Chaos genau zu verstehen. Und das hat sich gezeigt, ganz erstaunlicherweise, dass die Übergänge wiederum von Regeln beschrieben also werden. Was ist sozusagen ein Fahrplan, in dem Ordnung übergeht in einen neuen Ordnungszustand, der ein bisschen komplizierter ist. Wir nennen das Periodenverdopplung. Und dann geht es schon wieder über in einen Ordnungszustand, der noch ein bisschen komplizierter ist und noch komplizierter, noch komplizierter, noch komplizierter, bis schließlich die Geschichte so komplex geworden ist, dass sie an die Grenze des Chaos kommt und dann genügt sozusagen nur ein kleiner Tick, das System von dieser hochkomplexen Ordnung hinüber ins Chaos zu stoßen. Chaos. Aber in diesem Chaos erweisen sich unsere alltäglichen Voraussagen als kurzfristig verlässlich. Das wiegt uns in falscher Sicherheit. Denn die Normalität ist nicht normal, sondern das Chaos ist normal. Nicht die sogenannten linearen Systeme, sondern die nicht-linearen Systeme. Hinzu kommt, die Systeme verändern sich laufend, gehen über von einem in das andere System. Die Welt ist im Grunde durch Chaos-Ordnungsübergänge bestimmt. Das ist auch Teil des ganzen evolutiven Prozesses. Sonst könnte ja auch gar nichts Neues entstehen. die Tatsache, dass Neues entsteht, dass neue, dass vom Urknall an ständig die Natur Neues hervorgebracht hat und auch, dass wir neue Gedanken hervorbringen, diese Tatsache ist nur verständlich und möglich, dadurch, dass eben immer wieder ein System kippt oder zusammenbricht. Es will nicht in unserem Kopf. Unsere Schlussfolgerungen bleiben in den alten Denkgewohnheiten. Sobald eine Katastrophe eingetreten ist, wird üblicherweise das Zusammentreffen seltener Umstände oder eine Kombination verhängnisvoller Mechanismen dafür verantwortlich gemacht. Heißt es in einem Aufsatz im Spektrum der Wissenschaft von Perbak und Kahn-Chen. Als Beispiele nennen sie ein gewaltiges Erdbeben von San Francisco oder den berüchtigten Schwarzen Montag, als die Börse zusammenbrach, oder den Untergang der Dinosaurier. Diese Theorien mögen durchaus korrekt sein. Dennoch braucht es bei Systemen von der Größe und Komplexität der Erdkruste, des Aktienmarktes oder des globalen Ökosystems nicht unbedingt eines gewaltigen Schlages. Viele große Systeme organisieren sich selbst in einer Weise, dass sie einen kritischen Zustand annehmen und aufrechterhalten, in dem schon ein winziges Ereignis eine Kettenreaktion in Gang setzen kann, die in eine Katastrophe endet. Und wenn wir eine Katastrophe erwarten, passiert etwas anderes. Das System bricht nicht zusammen, sondern verändert sich, stößt alte Dinge ab, nimmt neue Dinge an. Das Entstehen von Neuem grundsätzlich ist nur über einen Chaosordnungsvorgang verstehbar. Und insofern ist eigentlich diese Theorie außerordentlich schöpferisch oder sie lässt uns das Schöpferische verstehen, ohne es aber natürlich berechnen zu können. Das Schöpferische ist grundsätzlich unberechenbar. Die Welt ist im Grunde durch Chaosordnungsübergänge bestimmt. Das Schöpferische ist grundsätzlich unberechenbar. Fraktale sind die Handwerkzeuge der Chaosforschung. Die sogenannte fraktale Geometrie arbeitet nicht mehr mit dem Winkel, Kreis oder Dreieck. Wer will mit einem Dreieck eine Sturmböe beschreiben? Wer mit einer geraden Linie eine Küste kennzeichnen, mit einer Kugel eine Baumkrone oder mit einem Quadrat die Gesetze um uns herum erkennen? Was Natur ausmacht, ist eben ein ganz besonderer Grad von Komplexität. Wenn Sie Wolken vor sich sehen oder Gebirge vor sich sehen oder Flussläufe vor sich sehen oder Bruchflächen in Steinen oder auch in, wenn Sie wollen, Stahl oder Eisen. Wenn Sie Natur sehen, dann ist das immer ausgezeichnet durch eine ganz besondere Art von Komplexität. Und die zu beschreiben, war mit der klassischen Geometrie praktisch nicht möglich. Und die fraktale Geometrie kommt da genau rein. Das ist das erste und wichtigste Ziel der fraktalen Geometrie. Die fraktale Geometrie wird ihre Sicht verändern, schreibt der bekannte Mathematiker Michael Barnsley und warnt. Sie werden ihre kindliche Auffassung von Wolken, Wäldern, Galaxien, Blättern, Federn, Blumen, Felsen, Gebirgen, Teppichen und vielen anderen Dingen verlieren. Niemals werden sie zu den vertrauten Interpretationen dieser Dinge zurückkommen. Also erstmal würde ich sagen, Fraktale ist eigentlich am besten damit charakterisiert, dass wir von den Mustern ausgehen, die Natur uns bietet. Und die meisten Muster, die Natur bietet, sind von einem hohen Grad von Komplexität. Ganz selten haben wir Muster in der Natur, die von einem hohen Grad von Ordnung geprägt sind. Und ich stelle einfach mal eine These auf, die Tatsache, dass wir alle so sehr Kristalle lieben, nicht? Und Kristalle für so besonders schön halten, das hat damit zu tun, dass sie eine Ausnahme sind. Kristalle sind von einem hohen Grad von Ordnung geprägt, was ihre Muster angeht. Und das ist eine Ausnahme. Die Regel in der Natur ist Komplexität, die mehr zufälligen Charakter hat und nicht geordnet aussieht. Und das, was die fraktale Geometrie ausmacht, ist eben die Möglichkeit, diese Komplexität zu messen, zu beschreiben, zu simulieren, also sozusagen wissenschaftlich in die Hand zu nehmen, um daraus dann ein Verständnis für die Komplexität zu machen. Ein Berg ist kein Kegel. Eine verzackte, eine gebrochene Linie, eine gebrochene Struktur, eine Struktur, die, ja, ich sollte mal ein Beispiel machen, nicht? Wenn Sie, was ist charakteristisch für ein Fraktal? Was ist sozusagen typisch, was ist wichtig wodurch unterscheidet sich ein Fraktal von anderen Strukturen, die uns vertraut sind? Wenn ich in einem Flugzeug fliege, über den Wolken, geschlossene Wolkendecke, und ich weit bin ich von den Wolken entfernt. Ich würde zum Fenster rausschauen, ich konnte es nicht sagen. Nun, wenn das Flugzeug landet, also näher an die Wolkendecke herankommt, dann weiß ich zwar, ich komme immer näher heran, aber ich schaue raus auf die Wolken und sehe nicht, dass ich näher komme. Das liegt daran, dass Wolken etwas nicht haben, nämlich eine charakteristische Größe. Oder anders ausgedrückt, ein kleines Stück von einer Wolke sieht genauso aus wie eine riesengroße Wolke. Und deshalb kann ich, wenn ich auf die Wolke hinabschaue, auch nicht sagen, wie weit ich entfernt bin, weil nämlich die Größenrelationen fehlen, die mir helfen zu beurteilen, wie weit ich von der Sache entfernt bin. Das ist ein typisches Merkmal von Fraktalen und das nennen wir in der Mathematik heute die Selbstähnlichkeit. Das heißt also, kleine Teile der Sache sehen genauso aus wie das Ganze. Im Prinzip, nicht genauso im Detail, sondern im Prinzip, nicht? In dem Sinne, wie ich es eben erklärt habe. Und dieses Prinzip der Wiederholung des Ganzen im Kleinen, das ist tatsächlich in der Natur sehr viel weiter verbreitet, als man zunächst glaubt. Nehmen Sie eine Eiche. Nicht? Stellen Sie sich vor Ihrem Auge eine Eiche vor, eine wunderschöne, große, verzweigende Struktur. Und wenn Sie davon jetzt einen großen Ast herausnehmen, dann sieht er im Prinzip mit allem, was er auf sich trägt, genauso aus wie ein Eichenbaum. Nicht? Da haben Sie wieder dieses Prinzip der Wiederholung. Fraktale entstehen immer dort, wo Prozesse im Kreis laufen und immer wiederholt werden. Wie eine endlose Tonleiter, die höher und höher steigt, Halbton um Halbton, Note für Note und erreicht doch nie die nächste Oktave. Chaos und Ordnung stehen in einem Zusammenhang, den die Chaosforscher mit Fraktal bezeichnen. Es ist eine neue Sprache, die sich mit bestimmten mathematischen Verfahrensregeln und Anweisungen ausdrückt, die sich wiederum nur mit Hilfe eines Computers in Formen und Strukturen verwandeln. In ein Bild. Es erscheint auf dem Bildschirm. Das berühmte Apfelmännchen. Mit etwas Fantasie kann man es erkennen. Der Leib wie ein dicker Apfel, auch der Kopf ein kleinerer und als Arme links und rechts zwei sehr kleine Äpfel. Auf den ersten Blick. Auf den zweiten? Die Ränder der Figur sind ausgefranst. Auf den dritten Blick schon wie eine Großaufnahme? Plötzlich sehen die Ränder aus wie Seepferdchen. Dann wie Wirbel, wie eigenartige, wunderschöne Molekülgebilde. Aber auf den hundertsten Blick tausendmal und mehr vergrößert. Es zeigen sich immer neue Muster, die den größeren ähneln. So wie ein Ast dem ganzen Baum und ein Zweig dem Baum und ein Blatt dem Ast. Immer wieder neue Apfelmännchen. Das ist der Spitzname für die grafische Darstellung der sogenannten Mandelbrotmenge nach dem Mathematiker Benoit Mandelbrot. Die Essenz seiner Botschaft: Man stößt immer wieder auf dieselben Grundelemente. Bei den Wolken, bei den Gebirgen, bei den Strukturen der Küsten bis hin zu den Blutgefäßsystemen. Diese berühmte Mandelbrotfigur entstanden und wird erzeugt, indem eine sogenannte Iterationsrechnung gemacht wird, also eine Wiederholung der gleichen Rechenoperation, wobei also das Ergebnis immer wieder zurückgefüttert wird in das System und dann wird wieder diese Rechenoperation gemacht und so weiter und so weiter. So entstehen Fraktale, weil nämlich doch kleine Fehler bei diesen Iterationen, bei diesen Wiederholungen passieren und die schaukeln sich dann in diesen rückgekoppelten Systemen auf. Von genau dieser Art sind lebendige Systeme. Lebendige Systeme sind Kreisläufe. Denken Sie an unseren Blutkreislauf, der ja letztendlich durch den Herzschlag hervorgerufen wird. Aber das ist nur ein äußerlich sichtbarer Kreislauf. Unser Organismus ist zusammengesetzt aus Hunderttausenden von Mini-Kreisläufen im ganzen Traubenzuckerabbau, im Aufbau unserer Eiweißstoffe und in allem, also man kann ohne Übertreibung sagen, vielleicht 10.000, 20.000 Mini-Kreisläufe, von denen der Herzkreislauf nur ein äußerlich sichtbarer ist, finden bei uns statt. Und diese Kreisläufe sind genau denselben Gesetzen unterworfen wie fraktale Strukturen. Das heißt also, wenn diese Kreisläufe sich eben dauernd wiederholen, und das tun sie ja, tun sie im Leben eben Millionen Male, dann kann die Situation des Chaosordnungs, des Ordnungschaosübergangs auftreten. Und das sind dann Krankheiten und das sind letzten Endes auch der Tod. Mit Hilfe der abstrakten Mathematik, dem Chaos auf der Spur, der Leitfigur dem Apfelmännchen hinterher. Das ist der Kosename für Gleichungen, die nur der Computer sichtbar machen kann. Was dieser Satz eigentlich nur ausdrücken sollte, ist, dass die Möglichkeit, die Komplexität der Natur zu beschreiben mit einer neuen Geometrie, ohne die Hilfe des Computers nicht möglich war. Nicht, dass der Computer ein ganz wesentliches Element in der Erzeugung der Sprache, dieser Bildsprache war. Vertont von Georges Ligeti. Dass sozusagen die fraktale Geometrie und die Chaostheorie Gebiete sind, die eigentlich nur etwas sind für Spinner oder für Leute, die schöne computererzeugte Bilder lieben. Diese Idee ist leider weit verbreitet, aber die ist sicher völlig falsch. Bause ist sehr interessant und wirklich ein Gegenstand, an dem in den letzten Jahren die Kollegen aus der Chaostheorie und der fraktalen Geometrie ganz intensiv gearbeitet haben. Bause ist so etwas wie eine komplexe Zeitreihe. Nicht? Wenn Sie den Aktienindex auftragen in der Zeit, Sie kennen die Kurven aus der Tagespresse, dann bekommt man so ein Muster, das ungeheuer kompliziert aussieht. Und die große Frage ist, gibt es in diesem zeitlichen Muster, das wir da sehen, gibt es da irgendeine Regelmäßigkeit, irgendeine Ordnung? Und wenn, kann man diese Ordnung entdecken? Kann man sie beschreiben? Kann man sie verstehen? Und wenn man sie beschreiben und verstehen kann, kann ich sie dann dazu benutzen, um in die Zukunft zu sehen, also sozusagen eine Prognose zu machen über den Verlauf, nehmen Sie ruhig den Aktienindex. Dann wäre doch alles errechenbar wieder. Oder nur eine Hoffnung, dass man es errechnen könnte. Ich weiß nicht, ob ich wirklich die Hoffnung machen will, dass man zum Beispiel bei dem Aktienindex etwas berechenbar machen kann. Jedenfalls nicht in der Form, dass ich glaube, dass die Zukunft der Entwicklung des Aktienindex vorhersagbar sein wird. Das glaube ich nicht. Was ich aber sehr intensiv glaube, ist, dass in dem Aktienindex, in diesem zeitlichen Muster, das man da sieht, Gesetzmäßigkeiten verborgen sind, die wir erkennen können. Das wird nicht leicht sein, aber die Hoffnung ist begründet, denn der Aktienindex ist ja sozusagen nicht ein zufälliges Spiel irgendwelcher Marktkräfte, sondern der Aktienindex ist sozusagen das Resultat eines sehr komplexen Marktsystems, das nach irgendwelchen Gesetzen abläuft, nicht? Mhm. Und diese Gesetze prägen sozusagen einen Stempel in diesen Aktienindex, der sehr kompliziert ist, weil das System so komplex ist. Und trotzdem kann man hoffen, dass man Muster von Ordnung daran finden wird. Ob man diese Muster von Ordnung so vollständig entdecken kann, dass sich daraus eine prognostische Kraft entfaltet, das ist eine Frage, die natürlich sehr weit geht, und dazu habe ich eine ganz pessimistische Hoffnung. Das Beispiel Verkehr. Verkehr ist alles, auch übrigens in Kreisläufen, aufeinander abgestimmt. Das sind also die Ampelfrequenz ist ja ein Kreislauf, also alles, alle Sinusfrequenzen sind ja Kreisläufe. Die Ampelfrequenz, das sind alles zyklische Mechanismen, die Motoren laufen mit bestimmten Drehzahlen und so weiter. Nehmen wir an, der Verkehr in einer Großstadt im Feierabendverkehr ist sozusagen gesättigt, aber läuft noch so recht und schlecht, und die Ampeln sind verkehrsgerecht geschaltet und es geht. Das ist das System. Dann kann durch eine Unaufmerksamkeit eines erschöpften, von seinem Büro kommenden Autofahrers ein kleiner, an sich unbedeutender Auffahrunfall passieren, ein Rücklichter zertrümmert oder irgend sowas. Aber kurzum, alles muss anhalten an einem Punkt irgendwo auf einer der Ausfallstraßen. Das wäre die kleine Ursache. Und dann die große Wirkung. Es kann der gesamte Verkehr im Großverkehrsraum Hamburg zum Beispiel total zum Erliegen kommen durch diese eine kleine unbedeutende Ursache. Also so wäre eine Anwendung auf unseren Alltag. Aber wie wir den Alltag wahrnehmen oder wie wir uns den Alltag vormachen, wie wir glauben, was wir sehen oder hören, grenzt an Selbstbetrug. Beispiel Hören. Durch die Brille der Physik ist Schall nichts als eine zeitliche Änderung im Schalldruckverlauf. Wie kommt es, dass sich unser zentrales Nervensystem, angetrieben durch eine belanglose Schalldruckkurve als akustischem Reiz, sich so organisiert, dass der beruhigende Klang einer vertrauten Stimme oder das Erlebnis einer Sinfonie entsteht? Fragt Professor Euler in einem Artikel über Biophysik und Erkenntnistheorie. Nach heutigem Kenntnisstand können wir das Leibniz-Zitat umformulieren. Die Musik, mehr als nur eine verborgene mathematische Übung, enthüllt die nichtlineare Dynamik unseres Gehirns. Letztere resultiert wiederum aus Selbstorganisationsprozessen, die sich auf ganz verschiedenen Stufen unseres Wahrnehmungssystems wiederholen und Teilbereiche der Realität nachbilden. Wir hören, was wir nicht hören. Und in dem Sinn entsteht gewissermaßen in nichtlinearen Systemen etwas Neues, was in der einfachen linearen Sichtweise vorher nicht da war. Und dieses Neue, was entsteht, ist halt für unser Wahrnehmungssystem beispielsweise sehr wichtig. Man kann damit zeigen, dass diese neuen Produkte, die dabei entstehen, gewisserweise auch Informationen erzeugen. Und Informationen oder genauer Bedeutung eigentlich erzeugen. Aber unser Handeln bleibt geradlinig, linear. Wir versuchen, nicht geradliniges geradlinig zu deuten. Solche geradlinigen Eingriffe führen meistens in komplexen Systemen zum Zusammenbruch, seien es politische Systeme, ökonomische Systeme oder soziale Systeme. Wir versuchen immer noch, nicht geradliniges geradlinig zu lenken, und kurzfristig funktioniert es. Das Zentralnervensystem ist ja darauf in der Evolution hat es sich daraufhin evolviert, dass es momentane Aufgaben rasch und gut lösen kann. Und die Evolution des Zentralnervensystems hat wahrscheinlich ja in der Zeit der Jäger und Nomaden stattgefunden. Und da kam es eben darauf an, rasch und gut irgendwie ein Wild zu erkennen und zu erlegen und eventuell auch zu planen, wie man den Winter überlebt und solche Dinge. Und dafür ist das auch gut. Aber natürlich, wenn die Umwelt so komplex wird, wie unsere Umwelt jetzt ist, dann kann es sein, dass dann auch die Logik des Zentralnervensystems überfordert wird. Wie also die Chaostheorie als Denkvorlage in unseren Kopf bekommen, wie die Vernetzungen begreifen, wie die Rückkopplungen erkennen. Macht unser Gehirn damit? Das Gehirn selber, jetzt denke ich wieder zum Beispiel an die eben genannte rechte Hemisphäre, das Gehirn selber ist ja so vollkommen vernetzt, wie man sich das überhaupt gar nicht vorstellen kann. Jede Nervenzelle ist ja ein Bäumchen, man spricht auch von Dendriten, und die Äste dieser Bäumchen, man sollte sie vielleicht besser Wurzeln nennen, die Äste dieser Bäumchen machen Verschaltungen, Verbindungen zu den anderen Nervenzellen, und da es ungefähr 10 hoch, ich glaube 14 Nervenzellen gibt, die jede mindestens 1000, vielleicht sogar 10.000 Verschaltungen haben, müsste man 10 hoch 14 hoch rund 10.000 nehmen. Also es sind mehr Kombinationsmöglichkeiten, als es Atome im Weltall gibt. Also das ist sozusagen unbegrenzt. Die Kombinationsmöglichkeit des zentralen Nervensystems ist genau gesehen unbegrenzt. Das Ohr, das menschliche Ohr, wenn es von Schall angetrieben wird, hat man normalerweise intuitiv die Vorstellung, das Hören funktioniert so ähnlich wie dieses Mikrofon, das Sie dort aufgebaut haben, dass die Schallwellen ankommen und dieses Mikrofon ins Mitschwingen versetzen und dann wird dieses mechanische Signal in elektrisches Signal übertragen. Und die Vorstellung, die man beim menschlichen Hören hat, auch ganz allgemein beim Hören von Säugetieren, ist eben irgendwie analog, dass man sagt, der Schall geht aufs Trommelfell, geht dann ins Innenohr und wird dann irgendwie ein Nervensignal, was man in nullter Näherung so mal als elektrisches Signal auffassen kann, umgesetzt. Nervenimpulse. Die Sichtweise, diese einfache Mikrofontheorie des Hörens gewissermaßen, die hat sich als falsch erwiesen. Und das Ohr macht in der Tat etwas, was sehr viele Systeme in der Natur, die Selbstorganisation betreiben, auch tut. Im Ohr selbst ist eine Rückkopplung eingebaut. Wir können fast Quanten hören. Wir sind nur 3 Größenordnungen davon entfernt. Wir hören eine Schallintensität von 10 hoch minus 16 Watt pro Quadratzentimeter, was sehr, sehr wenig ist. Wenn das Gehirn nur ein bisschen empfindlicher wäre, würden wir schon das thermische Rauschen hören können. Und dass wir so empfindlich hören, hat damit zu tun, dass im Ohr ein mechanischer Rückkopplungsprozess eingebaut ist, der die Schallwellen, die von außen kommen, verstärkt. Und dieser Rückkopplungsprozess, und da sind wir dann an der Chaostheorie auch wieder, dieser Rückkopplungsprozess arbeitet nicht linear. Und infolge dieses Rückkopplungsprozesses, infolge der Funktion des Gehörs allgemein, produziert halt das Gehör neue Frequenzen noch dazu, zu diesen, die von außen draufkommen. Das heißt also, wenn wir 2 Töne im Gehör superponieren, hören wir halt noch grundsätzlich etwas Neues dazu. Und das ist ein Ausdruck einerseits für diese Art von Selbstorganisation, andererseits natürlich ganz allgemein von der nicht-linearen Funktionsweise des Gehörs. Überlagert man einfach 2 sinusförmige Töne, dann müssten in einem linearen System auch nur 2 sinusüberlagerte Töne zu hören sein. Also, erster Ton. Dann ist das natürlich noch nicht aufregend, denn den nehmen wir natürlich wahr, so wie er zu sein scheint. Wenn wir einen zweiten aufgleitenden Ton dazugeben, dessen Frequenz also ansteigt, dann ist das zunächst auch nichts Aufregendes. Dem können wir auch folgen. Was an Neuem passiert, ist dann, wenn wir beide Töne gleichzeitig auf das Gehör geben, dann hören wir zunächst mal beide Töne getrennt, dann hören wir diesen Superpositionseffekt, die Überlagerung von den Tönen, was ein linearer Effekt ist, und jenseits der Superposition hören wir neue Effekte. Und diese neuen Effekte entstehen tatsächlich in unserem Gehör. Das sind also neue Töne, die aus der nichtlinearen Überlagerung von diesen beiden sinusförmigen Tönen erzeugt werden. Genommen. Sie hören die Schwebung. Ja, ruhig nochmal, ja. Und jenseits der Schwebung hört man einen Ton, der runtergeht, sehr deutlich. Dabei habe ich nur Objektivtöne erzeugt, die konstant sind oder die aufwärts gehen. Und Sie hören einen neuen Ton, der dann runtergeht. Ich erzeuge es nochmal. Jetzt kommt die Schwebung. Unser Nervensystem ist fähig, Dinge zu erfinden, Stücke zusammenzusetzen und kaputte Töne zu reparieren. Es zaubert eine Wirklichkeit, eine Fata Morgana im Kopf. Beispiele? Jetzt werden 4 Töne erzeugt. Und diese 4 Töne gleiten aufwärts. Man sollte also meinen, man hat einen Eindruck, der in die Höhe geht irgendwie. Gut, man hat natürlich im Hintergrund dann natürlich auch dieses Gepfeife von den hohen Tönen. Jetzt wird aber die Frequenzdifferenz zwischen diesen Tönen immer verkleinert und diese Frequenzdifferenz wird als fehlende Grundfrequenz gewissermaßen vom System interpretiert. Und die hat man relativ deutlich wahrgenommen und da die Frequenzdifferenz immer kleiner wird, hat man deutlich das Gefühl gehabt, dass ein Ton nach unten geht. Ein sogenanntes nicht-lineares System ist fähig, etwas Neues zu produzieren. Etwas, was vorher scheinbar nicht zu hören oder zu sehen war. Also der einzelne Nervenimpuls, der im Nervensystem erzeugt wird, ist natürlich ein extrem nichtlineares Signal. Wenn das Eingangssignal halt eine gewisse Schwelle übersteigt, wird ein Nervenimpuls ausgelöst oder nicht. Das heißt also, in diesem einzelnen Nervenimpuls kann man gar nicht so viel Information unterbringen. Es ist halt nur eine Schwelle, dann passiert was oder es passiert nichts. Das ist also extrem nicht linear, die Antwort. Aber unser Nervensystem arbeitet so trickreich, dass es aus diesen extrem nicht linearen Antworten wieder was quasi Lineares zusammenbastelt. Die klassische Physik konnte nie erklären, wie Leben und die Höherentwicklung des Lebens überhaupt möglich sei. Denn nach dem sogenannten Entropiegesetz kühlt sich alles ab. Alle Wasser fließen von den Bergen abwärts, alles geht unter in den Zustand der Gleichförmigkeit, ohne Unterschied. Diese Entwicklung wäre das, was nach der klassischen Physik das Wahrscheinliche und letzten Endes auch konsequent Notwendige ist. Und nun entstehen aber immer wieder Strukturen wie das menschliche Gehirn und der Mensch mit seinem ganzen Verhalten. Das ist so ziemlich das Unwahrscheinlichste, was es gibt, weil es das Komplexeste ist, was es jedenfalls bisher auf dieser Erde geben kann. Und das widerspricht im Grunde diesem zweiten Hauptsatz, diesem Thermodynamikprinzip. Man kann die Mechanismen dieser Höherentwicklung von Strukturen phänomenologisch erklären. Und wir können ja die Evolution nach dem Darwin'schen Prinzip vom Urknall an heute, also das heißt nicht nur durch die Biologie, sondern auch durch die Physik hindurch, verfolgen. Von den ersten Teilchenentstehungen, das ist also ein richtiger Stammbaum, der nicht erst anfängt mit den Bakterien und den primitiven Lebewesen. Also wir können diesen Stammbaum verfolgen und danach hat die Materie sich immer höher strukturiert. Und das ist im Grunde ein ungelöstes Problem. Da gibt es zwar natürlich verschiedene Annahmen und Theorien, aber es ist im Grunde nicht mit den Mitteln der Physik und auch nicht der Biologie zu verstehen, warum sich diese Höherentwicklung der Materie vollzogen hat. Man spricht von Selbstorganisation, aber Selbstorganisation ist eigentlich im Grunde nur eine Vokabel. Also um mit Goethe zu sagen, allein wenn die Begriffe fehlen, dann stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. So ist das mit Selbstorganisation. Wir wissen im Grunde nicht, was die treibende Kraft der Materie, in der Materie zur Höherentwicklung bis eben zu Homo sapiens ist. Und benutzen das Wort Selbstorganisation. Hier ist eine Nahtstelle zwischen Physik und Metaphysik. Und das heißt, Metaphysik wäre eben dann sogar ein Denken jenseits der Philosophie in Begriffen über den Sinn des Daseins. Und der Sinn des Daseins, den kann Naturwissenschaft niemals erfassen. Da müssen wir erkennen, dass Naturwissenschaft nur dadurch möglich wurde, dass die Frage nach dem Sinn des Daseins ausgeklammert wurde. Das heißt also, man kann mit Hilfe der Naturwissenschaften niemals begründen, warum die Welt so großartig, so schön ist und warum sie geschaffen wurde und warum wir denken. Die Frage nach dem Warum, die werden wir mit Hilfe der Wissenschaft niemals beantworten. Und die Chaostheorie ist vielleicht auch deswegen so attraktiv, weil sie uns genau an diese Grenze führt und uns bescheidener macht in Bezug auf die Möglichkeiten, die die Wissenschaft für uns leisten kann. Was also kann die Wissenschaft? Ich will keine großen Ziele, die sozusagen sehr weitschweifig und weltverändernd klingen, angeben, sondern nur das versuchen, noch kurz zu sagen, was mich persönlich im Augenblick besonders interessiert. Ein Gebiet, an dem ich in den letzten Monaten ein sehr, sehr großes Interesse gefunden habe, ist das Gebiet der medizinischen Bildverarbeitung. Sie wissen vielleicht, dass sich in der medizinischen Diagnostik die Dinge wirklich sehr, sehr dramatisch verändert haben durch die medizinische Bildverarbeitung, Ultraschall, Computertomographie, Kernspinresonanztomographie und so weiter und so weiter. Und es fallen heute in einer gewöhnlichen radiologischen Station zigtausende, manchmal weit über 100.000 Bilder pro Jahr an, die irgendwie betrachtet werden müssen, bewertet werden müssten, diagnostiziert werden müssen. Und da wollen wir und sind in der Tat dabei, mit unseren Mitteln aus der fraktalen Geometrie ran und versuchen, die komplexen medizinischen Bilder helfen zu analysieren im Sinne einer Qualitätsverbesserung oder auch nur Qualitätssicherung der medizinischen Diagnose. Und vielleicht auch einen Schritt weiter, eben über die Qualitätssicherung und Verbesserung hinaus, der Versuch, mehr aus den Bildern herauszulesen, als das menschliche Auge das kann. Anders gefragt, was darf die Wissenschaft noch wagen? Die Welt ist im Grunde durch Chaos-Ordnungsübergänge bestimmt. Empfindlichkeit und Labilität und Gefährdung von Systemen. Die Chaosforschung lehrt uns die Empfindlichkeit, Labilität und Gefährdung von Systemen. Die Folgen der Forschungen sind nicht abzusehen. Also, stopp. Natürlich wird unsere Forschung weitergehen, nur der Unterschied, und damit will ich also nicht irgendwie jetzt einen billigen Ausweg suchen, der Unterschied zwischen dem, was wir tun und dem, was die Genforscher machen, ist doch ein gewaltiger. Die Genforscher produzieren sozusagen neue Welten, produzieren neue Gegebenheiten. Wir produzieren nichts Neues. Wir erkennen Neues. Das ist ein Riesenunterschied. Nicht? Also wir sind sozusagen theoretische Wissenschaftler. Wir versuchen unsere Erkenntnis, unser Wissen über die Natur zu verbessern. Wir greifen aber nicht dadurch, dass wir das Wissen erweitern, in die Natur direkt ein. Während Atomforscher und Genforscher natürlich immer auch was Neues produzieren und eben leider, wie wir gelernt haben, und ich denke, das war für alle eine fürchterliche Erkenntnis, eben leider, während sie das Neue produzieren, überhaupt nicht abschätzen können, was die langfristigen Folgen sind. Herr Peik wollte unbedingt wissen, was geschehen würde, wenn man an die Drahtspiralen des Polstersessels geklopft hätte. Er vermutete, dass nur Geringes daraus entspringen würde. Jedoch würde er für sein Leben gerne ergründen, was ein kleiner Aschenbecher vermochte. Und welcher Fernwirkung der rechte Kerzenhalter am Klavier fähig sei. Er musste einsehen, dass sein Verzeichnis noch längst nicht vollständig war und er jeden Gegenstand sehr viel gründlicher ausprobieren müsse. Er hatte das Gefühl, an einem Wendepunkt zu stehen, als er einem Gehilfen auftrug, beim nächsten Besuch die rechte Kerze des Klaviers zu entzünden. Er empfand ein großes Hochgefühl. Als er das Lichtlein auslöschte, geschah etwas. Doch davon erreichte ihn keine Kunde mehr, denn er war schon tot. Ein kleiner Flügelschlag eines Schmetterlings genügt. Chaos, die neue Ordnung. Eine akustische Collage. Es sprachen Christian Brückner, Till Hagen und Ulrike Polley. Ton Wenke Decker und Axel Müller. Regieassistenz Sabine Hutmann. Manuskript und Regie Karl-Heinz Knuth. Eine Produktion des Senderfreies Berlin und Radio Bremen.